zig der Streit um diese dänischen Karikaturen schon ein paar Wochen zurück. Macht aber nichts. Die Aktualität können wir uns da schenken in dem Fall. Interessante Fortschritte sind zu vermelden in der Frage, wie stellt sich Europa oder der Westen, wie stellen die sich zu diesem sogenannten islamischen Krisenbogen? Welche Fortschritte in der Ausbildung der heimischen Mannschaft hat dieser Karikaturenstreit geleistet? Drüber steht ja, soweit ich weiß, Feindbild Islam. Inwiefern hat also die Darstellung, die Schärfe, die Einweisung eines guten deutschen Bürgers, aber auch sonstiger europäischer Bürger in die Kenntnisse dessen, was er von Islam wissen muss, inwiefern er verderblich, gefährlich oder sonst was ist, Fortschritte gemacht. Was heute nicht vorkommt, ist eine genauere Untersuchung der wirklichen, der ökonomischen, der strategischen, der sicherheitspolitischen Lage in diesen islamischen Ländern. Das soll Gegenstand der nächsten Veranstaltung hier sein. Ich befasse mich also jetzt mehr, kann man so sagen, mit der ideologischen Seite der ganzen Angelegenheit. Wie gesagt, die Bildung und Fortbildung des Feindbildes Islam. Man hat ja gleich mitgekriegt, dass hier mit einer gewissen verlogenen oder scheinbar erstaunten Reaktion auf die Empörung der Muslime geantwortet wurde. Was haben Sie denn eigentlich? Da machen wir ein paar Karikaturen. Die ganzen Abteilungen, inwiefern die absichtlich gemacht worden sind, also absichtlich provozierend gemacht worden sind, inwiefern das dann nochmal extra an irgendwelche muslimische Multiplikatoren herangetragen wurde, um absichtlich dann entsprechende Empörung zu schüren. Dieser ganze Abteilung schenke ich mir. Das ist auch egal, inwiefern das provokant gewesen ist, gemeint gewesen ist und absichtlich so aufgebauscht worden ist. Es reicht ja, dass die Leute dort in der, ich sage das jetzt immer so, in der muslimischen Welt, aber die ist ja nun sehr umfassend, dass die sich darüber empört haben. Erstmal, wie gesagt, so getan worden, man versteht ja gar nicht, was sie eigentlich wollen. Dann aber sofort Standfestigkeit. Naja, das können wir uns von denen doch auch nicht bieten lassen. Ein repräsentativer Querschnitt durch große deutschsprachige Blätter, Zitat 1, sagt uns, wie darauf geantwortet wurde. Das erste aus der Süddeutschen Zeitung. Gegen die Reaktion auf die Mohammed-Karikaturen hilft nur gelassene Standfestigkeit. Deutschland hat seine Erfahrungen mit totalitären Strukturen. Mit der gefährlichen Aufwiegelung der Massen gemacht. Die Gefahr wurde gebannt durch die Kraft der Demokratie, der Freiheit und der Offenheit, die zuletzt 1989 am Ende stärker waren als jedes autoritäre System. Den islamischen Gesellschaften steht dieser Lernprozess vielleicht noch bevor, vielleicht auch nicht. Auf dem Weg dorthin darf es aber nicht passieren, dass der Westen sich einschüchtern und in seiner Freiheit beschränken lässt. Naja, das ist gleich im ersten Moment eine Beschimpfung der Leute. Deutschland hat seine Erfahrung gemacht mit totalitären Strukturen. Gemeint ist also, da ist damals ein faschistischer Pöbel herumgelaufen. Ähnliches sehen wir jetzt bei den Leuten, die sich vor Botschaften zusammenrotten und vielleicht sogar die ein oder andere Brandbombe drauf werfen. Dieser Pöbel, der einmal damals vom Faschismus gebändigt wurde durch die Kraft der Demokratie, der Freiheit und der Offenheit, fragt man sich ja auch, wie konnten das die Demokratie, die Freiheit und die Offenheit, diese imaginären Wesen, es waren ja wohl immerhin noch die dahinterstehenden Gewalten mit ihrem Geld und mit ihren Waffen, die dafür gesorgt haben, dass in dem einen Fall der Faschismus niedergerungen wurde. Die Demokratie war das bestimmt nicht, sondern die Herrschaftsformen, die Staaten, die sich demokratisch verfasst haben und gemeint haben, dass sie gegen die ihnen widerstrebende Staatsform des Faschismus jetzt Einspruch erheben und ihn auch praktisch, militärisch, waffenmäßig niederringen müssen. Ähnlich 1989. Auch dort hat ja nicht die Demokratie gesiegt, sondern die überlegene Macht der USA, die es so weit hat gebracht hat, dass sie der Sowjetunion einen Todrüsten angedroht hat und es auch praktisch betrieben hat und auch ohne weiteres die Möglichkeit eines dritten Weltkrieges ins Auge gefasst hat. Die Sowjetunion hat da damals nachgegeben. Das ist jetzt schon, obwohl es hier höflich ausgedrückt ist von diesem Schreiber, eine sehr klare Kampfansage. Das, was dieser faschistische Pöbel dort oder die muslimisch empörten Massen dort uns vorführen, das werden wir auf keinen Fall hinnehmen. Da müssen wir uns dagegen aufstellen. Wenn sie ihren Lernprozess hinkriegen, über den ich später noch reden werde, wenn sie ihren Lernprozess hinkriegen, gut, wenn nicht, dann wird man sich trotzdem nicht vom Westen her davon beeindrucken lassen dürfen. Wie es da steht, dass der Westen darf nicht passieren, dass der Westen sich einschüchtern und in seiner Freiheit beschränken lässt. Das nächste Zitat. Die Islamisten wollen der Welt ihre Werte aufzwingen und rechnen damit, dass vor solchen Drohgebärden manche westliche Politiker, deren Werte am Börsenindex hängen, in die Knie gehen. Ihre Rechnung geht manchmal auf. Ist schon lustig. Es sind jetzt also die Islamisten, die uns ihre Werte aufzwingen wollen. Wie sie das machen wollen, steht hier nicht drin, in dem Zitat. Dass sie mit Waffengewalt herkommen oder dass sie mit viel Geld hier viel Vermögen, wird nicht gesagt, sondern dass sie eben fanatische Massen mit ihren Werten auf uns losgehen und unsere Werte kaputt machen wollen. Jetzt kommt ein interessanter Zusatz. Dabei muss man sich insbesondere in Acht nehmen, weil wir selber sind dem gegenüber diesem Ansturm, dieses Fanatismus schlecht gerüstet. Wir haben es nämlich mit Politikern zu tun, deren Werte am Börsenindex hängen. Interessant. Das heißt, die haben eigentlich gar keine richtigen Werte, sondern lassen sich das, wovon sie überzeugt sind, diktieren vom großen Geld. Ist natürlich Unsinn. Aber ein Unsinn mit Methode. Er will ja sagen, dass man angesichts des Ansturms des Feindes, der hier jetzt vorstellig gemacht wird, umso mehr darauf achten muss, dass man ja gar keine innere Schwäche vorweist. Insbesondere eine innere Schwäche, die bis hinauf in die höchsten Spitzen, nämlich in die unserer westlichen Politiker reicht. Denn da ist eine große Gefahr beschworen, die nur dafür da ist, um zu dramatisieren, wie wichtig es ist, dass man jetzt dieser Gefahr, die sich aus der islamischen Welt uns droht, auf keinen Fall nachgibt, dass es also einen entschlossenen Gegenangriff braucht. Dieser Gegenangriff ist natürlich immer formuliert als eine Verteidigung. Nie tun wir etwas, weil wir gegen andere etwas haben oder auf sie losgehen, sondern immer tun wir das, weil wir von denen dazu gezwungen werden, weil die uns ans Heiligste gehen, nämlich an die Werte, die unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhalten. Der berühmte Henrik M. Broder, falls ihr den kennt, der treibt es dann noch auf die Spitze in der FAZ. Deutsche Medien zwängen sich viel zu oft zu übertriebener Milde in der Beurteilung islamischer Fehlentwicklungen. Nur nicht provozieren sei ihre Devise. Eine Taktik, die man als Appeasement bezeichnen kann. Appeasement schließt wieder an, naja, so ist auch der Faschismus damals erst an die Macht gekommen und hat sich halten können, weil die einschlägigen demokratischen Kräfte sich erstmal mit dem bloß arrangieren wollten. Die Europäer seien vom Wohlstand korrumpiert, weil sie schon lange keinen echten Krieg mehr erlebt hätten, sagte Broder. Ihnen sei deshalb die Fähigkeit abhanden gekommen, auf existenzielle Probleme angemessen zu reagieren. Der Westen begehe gewissermaßen kollektiven politischen Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich absurde Übertreibung, die der Mann hier macht. Wie es ja auch eine absurde Umdrehung ist, zu sagen, es sei nun ausgerechnet die islamische Welt oder der Islam, die uns hier im Westen das gesamte kapitalistisch-marktwirtschaftlich-demokratische System bedrohen würden. Es ginge von denen eine Offensive aus. Die hätten eine Macht, die uns hier unser System aus den Angeln heben könnte, wobei man doch eigentlich wissen könnte oder müsste, und die hier schreiben, wissen das auch, dass die wirklichen Machtzentren der Welt nicht Riad oder Amman heißen. Aber dieses Aufbauschen, dieses Übertreiben ist dafür da, um jetzt einerseits, wie ich schon sagte, die innere Formierung, den richtigen Blick auf diese ganze merkwürdige islamische Welt richten zu können, die Leute, die eigenen Leute dazu aufzurufen, jetzt wisst ihr ungefähr, mit welchem gefährlichen Feind ihr es tut, zu tun habt, und umgekehrt den wiederum, den Feind entsprechend als gefährlich einzustufen und darzustellen. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, also ein Feindbild beruht ja immer darauf, dass man sich verteidigt, dass man von jemandem bedroht ist. Die Bedrohung kann nicht groß genug dargestellt werden, komplementär, passend dazu, die Warnung, dass man selber gar nicht davor gerüstet sei und dass man sich innerlich am Schlawittchen reißen muss, am Riemen reißen muss, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Nur als Überblick, wie ich schon gerade sagte, das ist ja eine absurde Umdrehung dessen, wie die wirklichen Machtverhältnisse nicht nur sind, sondern wie sie auch ausgeübt werden. Es ist ja nun schon seit ziemlich langer Zeit klar, dass diese gesamte islamische Welt unter einem Generalverdacht steht, nämlich so etwas wie einen Sumpf darzustellen, einen Sumpf, aus dem der Terrorismus erwächst. Dabei wird ziemlich pauschal einerseits vorgegangen, andererseits dann auch wiederum in sehr genauen militärischen Schlägen, Afghanistan, Irak, eventuell demnächst noch härtere Auseinandersetzungen im Iran, vielleicht komme ich da am Schluss drauf. Es ist also eine riesig große Gegend, die unter dem Verdacht steht, eine terroristische Gefahr zu bergen, zu züchten und in unsere Gegenden zu schicken und uns zu gefährden. Und dass diese Gefahr vor Ort mit nicht übermäßig friedlichen Maßnahmen bekämpft werden muss. Darin ist enthalten, ich sage das jetzt nur im Überblick und nur zur Charakterisierung, dass, wie gesagt, eine sehr in diesen Kommentaren hier, aus diesen drei Weltblättern, eine sehr, sehr nonchalante Umdrehung dessen geschieht, was in Wirklichkeit los ist. Es wird also dieser Gegend wird also eine praktische Kampfansage schon lange erklärt worden und wird auch praktisch an ihn exekutiert. Und die geht eben auch so weit, dass die gesamte Verfasstheit dieser Staaten, also alles das, was bei ihnen Religion, Sitte, Recht und Gesetz ist, auch einem sehr grundsätzlichen Verdacht unterworfen ist, ja, geächtet werden. Das ist grundsätzlich nicht zivilisiert, das ist rückständig, das ist ideologischer, religiöser Fanatismus. Wenn die Leute sich da unten also aufgeregt haben über die Karikaturen, dann nicht einfach bloß deswegen, weil sie in ihrer religiösen Borniertheit betroffen waren, weil sie einfach das nicht sehen konnten, dass ihr guter, schöner Mohammed so hässlich dargestellt wurde, sondern weil sie sehr wohl mitgekriegt haben, dass in diesen Karikaturen ein, wenn auch etwas blöder oder wie sie hier selber immer sagen, übertrieben, schlecht gezeichneter, ist doch völlig egal, ein politischer Standpunkt zur Geltung kommt, dass hier eine verächtliche und ächtende Stellung des Westens gegenüber diesen Gegenden dort, gegen den Leuten, so wie sie dort stehen und gehen, wie sie denken und wie sie regiert werden und wie sie sich regieren lassen, eine verächtliche und ächtende Stellung gegenüber einfach mal jetzt in ein paar Pinselstrichen ausgedrückt wird. Das haben die sehr wohl mitgekriegt. Dass nicht einer nur einen Scherz auf ihre Kosten machen wollte, sondern dass ihnen hier eine Stellung der gesamten restlichen Welt, muss man fast sagen, der gesamten oder dessen, was man so pauschal den Westen nennt, eine Stellung hier vorgeknallt wird, und sie sich sehr wohl eigentlich auch getroffen fühlen sollen. Diese Verdächtigung, was ja nicht nur eine Verdächtigung ist, sondern dieses praktische Überziehen einer ziemlich großen Weltgegend mit einem fordernd vorgetragenen Änderungsbedarf, werdet anders. So wie ihr seid, seid ihr nicht in Ordnung. So können wir euch nicht dulden. Schon allein der Ausdruck Krisenbogen sagt es ja. Ihr seid insgesamt eine störende, für uns unzufrieden machende, gefährliche, bedrohliche, unter Aufsicht zu stellende Gegend. Diese Stellung geht natürlich auch auf alle Muslime, die sich schon hier in der demokratischen Welt befinden. Die sind natürlich mitgemeint. Seid ihr womöglich auch so welche, die diesem falschen Gedankengut, was dort jetzt sich als Empörung gegen unsere Botschaften breit macht oder Luft macht, die diesem falschen Gedankengut anhängen? Ein gar nicht neues Phänomen, dass also die Muslime hier seit der berühmten Erfindung der Figur des Schläfers, der bekannt ist, die sich also fragen lassen müssen, von den obersten Staatsbehörden bis hinunter zur Bildzeitung, ob sie denn jetzt eigentlich sowas wie sittlich akzeptable Individuen sind oder ob sie nicht irgendwo in ihrem Herzen nicht eine Mördergrube, sondern eine terroristische Sympathie mit sich herumtragen. Und diesen Verdacht müssen sie sich gefallen lassen und auch praktisch an sich exekutieren lassen. Zitat 2. Anweisung des Innenministeriums Baden-Württemberg. Bei jedem Muslim, der die Einbürgerung wolle, bestünden Zweifel an der inneren Hinwendung zu Deutschland. Jedem Muslim seien daher die Fragen des sogenannten Gesprächsleitfadens vorzulegen. Es handelt sich dabei um einen Fragenkatalog, mit dem die inneren Überzeugungen von Einbürgerungsbewerbern geprüft werden sollen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das gediehen ist, ob das jetzt tatsächlich schon gemacht wird, aber die Idee an sich ist ja schon vollkommen einschlägig. So passt ja richtig. Wenn man Leute vor sich hat, die erstmal früher, sage ich mal, ganz unschuldig, schon als Ausländer, als welche als ganz eigene betrachtet werden, die sich immer schon den Verdacht gefallen müssen, den praktizierten und in dem Ausländerrecht niedergeschriebenen Verdacht gefallen lassen müssen, dass sie eigentlich hier gar nicht hergehören, dass sie uns nicht nutzen, sondern uns benutzen, um es in den berühmten Worten des Innenministers Beckstein war es, glaube ich, zu sagen. Das ist jetzt hier nochmal zugespitzt. Und die Tatsache, Ausländer zu sein, wird jetzt hier noch verschärft durch die Tatsache, dass es eben auch welche mit einer bestimmten Religion sind. Die sollen jetzt ihre innere Hinwendung zu Deutschland unter Beweis stellen. Das ist ein schweres Unterfangen. Ihre innere Hinwendung, das unterstellt eigentlich schon der Fragenkatalog, in dem man sie ja ebenso skeptisch betrachtet, verdächtig hält. Diese innere Hinwendung gehört ja zunächst einmal dem Staat, aus dem sie kommen. Inklusive all der Normalitäten und der Sitten und Gebräuche, die diesem Staat herrschen und die sie für normal halten und die sie auch mit rüberbringen, wenn sie in die westlich verfasste Welt kommen. Warum sie herkommen, brauchen wir jetzt gar nicht groß ausführen. Hergekommen sind sie natürlich, weil sie so etwas wie Resultate des Umgangs der kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Welt sind, die also das dort nicht mehr mit den Gegebenheiten besonders gut ausgehalten haben und sich rübergemacht haben in den Westen, um zu schauen, ob sie dort irgendwie besser zurechtkommen. Leute, die von Haus aus eine sehr gedrückte Existenz führen und eigentlich nichts anderes vorhaben, als sich irgendwo durchzuschlagen. Die werden jetzt hier betrachtet und werden befragt, ob sie denn es jetzt hinkriegen, zu ihrem neuen Staat dasselbe, man muss ja eigentlich schon sagen, emotionale oder Liebesverhältnis einzugehen wie zu ihrem alten Staat. Denn das heißt ja der Ausdruck innere Hinwendung. Das merke ich, also der Staat unterstellt schon, dass die Leute, die dort herkommen, Staatsbürger in dem Sinne sind, dass sie dran hängen, dran haften an dem Staat, von dem sie kommen. Und er sagt zu ihnen, der Verdacht, dass ihr das nicht abstreift, ist grundsätzlich vorhanden und es wird sehr schwer sein, dass ihr den jemals widerlegt. Was er nämlich umgekehrt von ihnen verlangt, ist ja, dass sie nun genau dasselbe, was sie am alten Staat gegenüber aufgebracht haben, nämlich die Bereitschaft, sich von dem benutzen, einsetzen zu lassen, Material dieses Staates zu sein, dass sie nun sozusagen eine emotionale Wolte schlagen und das sich vom hiesigen Staat nun gefallen lassen. Es wird ihnen also eine weitgehende Selbstverleugnung abverlangt und auch ihre Duldsamkeit getestet. Ist auch sofort deutlich gewesen, dass, soweit ich das mitgekriegt habe, fast alle muslimischen Organisationen hier in Deutschland oder überhaupt in Europa sich in der Frage dieses Karikaturenstreits sogleich sehr zurückgenommen haben und es nicht gewagt haben zu sagen, nein, hier passiert etwas, was wir uns ganz und gar nicht gefallen lassen können. Hier wird gegen etwas, was uns elementar ausmacht, also unseren innersten Glauben, das, was uns wertemäßig zusammenhält, verstoßen, sondern die haben natürlich darauf plädiert, dass man, und das ist ja auch immer anerkannt worden, dass man religiöse Gefühle nicht verletzen dürfe, denn das ist ja doch immer etwas, was einem Menschen eigen ist, was man ihm also nicht kaputt machen darf. Aber die Umkehrung, dass diejenigen, die das dann gemacht haben, die religiösen Gefühle verletzen, dass sie bestraft gehören oder dass sie das nie mehr tun dürfen und dass man sich gegen die empören und sie bei denen vor ihren Redaktionen auftreten dürfe und ihnen das ein für alle Mal das Handwerk legen dürfe, müsse. Zudem haben sie sich natürlich nicht verstiegen, weil sie genau wissen, unter welchen prekären Lage, welcher geduldeten Lage sie sich hierzulande überhaupt nur befinden. Die mussten also diese Selbstverleugnung aufbringen und sich also immer auf den Standpunkt stellen, dass zwar die Meinungsfreiheit wohl, die ja hier herrscht, komme ich gleich drauf, dass zwar die Meinungsfreiheit wohl diese Art von übertreibender Zeichnung, Bezeichnung, Karikierung ihres Mohammeds erlaubt, aber dass man das doch bitteschön nicht zu weit treiben dürfe. Letztendlich sind sie also geblieben und verharrt in der Position also der Bittsteller, die gesagt haben, nehmt doch ein bisschen Rücksicht auf das, was wir so als unseren Glauben, als unseren Wertehorizont mit uns herumtragen. Also, so wie mit den ganzen islamisch verfassten Ländern umgesprungen wird, allen voran von den USA, die wie gesagt schon ihre zwei Kriege dort hineingetragen haben und es noch tun, unterstützt von ihren vielen, vielen Partnern, seien es willige Koalitionäre oder seien es solche, die sich mehr distanziert, aber dennoch angeschlossen haben, wie zum Beispiel Deutschland, Afghanistan und so weiter, die also hingegangen sind und jetzt schon einen Reformbedarf nicht anmahnen, sondern täglich mit ziemlich viel Gewalt durchführen und sich auch nicht dabei irritieren lassen, dass diese Gewalt erst auch mal gar nicht mehr aufhören mag, wie man dann in Afghanistan und Irak sieht. Auf der anderen Seite dieselben Leute, die aus diesen Gegenden kommen, hier von den heimischen Staatsgewalten, von den hiesigen Staatsgewalten mit Verdacht belegt, wohl auch schlecht behandelt, dann wohl auch fühlen müssend, dass, weil man sie mit Verdacht belegt, der eine oder andere an der Ecke sie ganz privat mal schlecht behandelt, weil der sich ja im guten Recht fühlt, sei es der Vermieter, sei es der Arbeitskollege, sei es einfach bloß der mit ihnen der Bockwurst ist. Sie müssen erfahren, dass sie hier nicht Bürger zweiter Klasse sind, sowas Läppisches, sondern dass sie Leute sind, die grundsätzlich als welche angeschaut werden, die gefährlich sind, die den Keim einer uns gefährdenden Wertevorstellung, eines Wertehorizonts mit sich herumtragen oder um auf die Anfangszitate nochmal hinzuweisen, die also sowas wie überhaupt Zertrümmerer unserer Werte tendenziell sein könnten. Diese Leute dort wie hier hätten also guten Grund, die Feindschaft, die sie spüren, sich auch mal klar zu machen. Das muss man ihnen allerdings vorwerfen, das tun sie nicht. Wenn sie hingehen und vor Botschaften ihre Parolen skandieren oder auch mal irgendwas verwüsten, dann kann man nicht sagen, dass sie hiermit wirklich klar gemacht hätten, dass sie verstanden haben, was der Imperialismus, was die kapitalistischen Demokratien wirklich bei ihnen veranstalten. Sie machen ähnlich wie die Leute, die ich am Anfang zitiert habe, die sagen, hier steht Wert gegen Wert. Wir dürfen uns unsere Werte auf keinen Fall kaputt machen lassen. Sie machen ähnlich den Übergang und sagen, ja, das ist jetzt halt der dekadente, der gottlose Westen, der auf uns losgeht. Sie übersetzen also die Feindschaft, die Reformdrängerei, die bis hin zur Besetzung der jeweiligen Staaten geht, übersetzen sie in einen Angriff einer anders gearteten, ihnen entgegenstehenden und dann natürlich durchaus parallel zu dem, was die Hiesigen von dem Islamisten sagen würden, und dann natürlich auch einer schlechten, einer üblen Moral, einer Dekadenz und Arroganz, die über sie siegt, noch siegt. Stopp mal kurz. Wie viel habe ich jetzt dazwischen was verpasst? Oder mir kommt es jetzt so vor, als würdest du jetzt plötzlich das absolute gegenteilige Urteil über die Gegendemonstrationen haben, als du ganz am Anfang gesagt hast, und ich habe dazwischen irgendwie nicht hingekriegt, woraus du das jetzt schließt, weil ganz am Anfang hast du doch schon darauf hingewiesen, dass diese Demonstranten nicht, dass die gemerkt haben, dass die gemerkt haben, dass diese Karikaturen mehr sind als nur ein schlechter Scherz. Ich habe gesagt, das merken, dass hinter ein politischer Standpunkt, habe ich sogar gesagt, ne, entgegengetragen wird. Weil sie den politischen Standpunkt, sie merken, das ist eine feindselige, das habe ich jetzt erstmal nur ganz allgemein, das ist eine feindselige Stellung der Mächtigeren, der Mächtigeren gesamten westlichen Welt, die sich hier in diesen Karikaturen ausdrückt. Es wird ein verächtlicher und ein sie ächtender Standpunkt ausgedrückt. Die Frage ist ja dann immer noch, wenn man sich klar gemacht hat, hier wird mir eine Feindschaft angetragen, wie man sie sich dann erklärt, wie sie begründet ist, die Feindschaft. Was sind also dann, wie drücke ich mich aus, was sind denn dann die Vorhaben, was sind die Waffen meines Gegners? Und da wollte ich jetzt den Übergang machen, dass man ihn dann erklärt als einen, der moralisch verfehlt ist, der es abgesehen hat auf meine eigene Moral, der mir meine Werte nicht lassen will, dass das Bösartige an ihm ist. In dem Moment rutscht man haarscharf an der Bestimmung dessen vorbei, was der Westen wirklich mit ihnen veranstaltet. Soweit stimme ich dir schon zu, dass mich das Geld jetzt dabei folgt, jetzt nämlich woran jetzt, und es wäre einfach nur, dass die, ich habe jetzt vorher nicht so verstanden, du schließt es aus der Tatsache, dass du vor einer Botschaft oder so demonstrieren und Scheiben einschmeißen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das kennt schon einmal ein brauchbares Zeichen meiner Gegnerschaft. Und irgendwie bleibt der Schluss einfach Moral. Also wenn ich das machen würde, ich vor einer Botschaft demonstrieren, würde ich aber schon widersprechen, dass ich meine, das wäre ein Zeichen davon, ich hätte eine blöde Moral im Kopf. Naja, aber das musste ich schon fragen. Wenn sie jetzt Scheiben in der Botschaft einschmeißt, abgesehen davon, dass man ja sagen kann, das ist auch eine ehrenwerte Angelegenheit. Es muss ja ein Nachteil einer solchen Aktion muss ja doch auffallen. Die hat doch erklärtermaßen etwas Symbolisches. Das kann auch mal nötig sein, ne? Ja, das sagst du, was nötig? Dass man seiner Wut Luft macht.